Deutschlandfunk, Rock etc. Eishockey ist wichtiger als Musik. Das würden die meisten Finnen meinen. Das Land ist auf jeden Fall nicht für seine Popmusik bekannt. Leningrad Cowboys ist manchen ein Begriff, aber die Band ist eher eine Parodie als eine klassische Rockband. Jimmy Tanner ist im Moment möglicherweise der einzige Finne, der ein großes internationales Profil hat. In Finnland gibt es 1000 Seen. Aber gibt es auch so viele Bands? Natürlich gibt es nicht nur Rentiere in Finnland, sondern auch Menschen, die mit MTV groß geworden sind. Und das bedeutet auch, dass es finnische Musiker gibt, die von Amerika und England stark geprägt sind. Dennoch haben diese Bands einen authentisch finnischen Charakter. Die Musik, die sie produzieren, klingt, als ob sie frisch aus den Wäldern gekommen sei. Diese Gruppen werden vielleicht nie die internationalen Charts stürmen, aber sie haben ihren eigenen Charme. Hören Sie eine Sendung von Paul Baskerville. Das waren die Pansies mit dem Titel Girl No One von dem Album Solace. Die Pansies sind schon in Japan und Skandinavien bekannt. Das Besondere an dieser Band sind ihre fließenden Melodien. Die Gruppe kommt aus Tampere in Finnland, die zweitgrößte Stadt. Es hat sehr wenig finnische Namen gegeben, die weltweit einen so großen Eindruck hinterließen. Es gab die Leningrad Cowboys und Hanai Rocks, die etwas bekannter waren, aber richtig groß im Sinne von berühmt weltweit waren sie auch nicht. Valtari aus Helsinki ist eine Band, die zumindest zeitweilig ein großes europäisches Publikum anziehen konnte. Allerdings ist ihre Glanzzeit auch vorbei. Jedes Mal, dass sie auf Tour in Deutschland sind, spielen sie im Inner kleineren Clubs. Aber die Band ist beharrlich. Sie sind schon seit 1986 dabei. Am Anfang ihrer Laufbahn sangen sie auf Finnisch. Dazu der Sänger und Bassist Kerzi. The biggest reason was that we never felt that we would have a chance to play outside Finland. That was the biggest reason why we sang in English. Wir nahmen an, dass wir nie die Chance bekommen würden, außerhalb von Finnland zu spielen. Das war der Hauptgrund, warum wir auf Finnisch sangen. Aber es kam anders. Am Anfang hasste man uns in Finnland. Deshalb verließen wir unsere Heimat. Die Finnen konnten unsere eigenwillige Art nicht ab. Es war, als ob wir unseren eigenen Landsmännern auf die Füße traten. Wir waren immer mehr als nur eine klischeehafte Rockband und waren schwer zu verstehen. Selbstbewusst waren wir trotzdem und wir ahnten, dass wir irgendwo Anerkennung bekommen würden. Nachdem wir in Deutschland erfolgreich wurden, hatten wir auch immer mehr Erfolg zu Hause. Inzwischen sind wir eine respektierte Band in Finnland. Unsere Hartnäckigkeit ist typisch finnisch. Wenn ein Finne entscheidet, so wird es gemacht, wird die Sache konsequent durchgezogen. Es gibt dann keinen Spielraum für eine Abweichung vom Plan. Besides that, this is how it goes. It really goes. And then there is no way to think anything else. Where can it be? My destiny. Valtari back to the bottom von dem Album Radium Round 1999. Und der Song grenzt an Eurodisco. Aber die Band war immer vielseitig. Sie schrieben eine Death Metal Oper. Und zusammen mit dem finnischen Nationalballett, dem Jugendorchester der Sibelius Akademie sowie einem kompletten Chor führten sie ihre Death Metal Oper auf finnischen Bühnen vor. So was Ähnliches taten Bands wie Deep Purple und The Who vor 30 Jahren. And I would say simply that it's rock band. All the rock bands did these kind of things in, during the 60s, you know, if you think. And maybe my childhood heroes were the bands like, let's say... Wir sind ganz einfach eine Rockband. In den 60er Jahren war es üblich, solche Experimente zu machen. Als Kind waren meine Lieblingsbands Led Zeppelin und Queen, die sich nicht davor scheuten, verschiedene Stilrichtungen auszuprobieren. Wir haben diese 60er, 70er Jahre Rockband-Attitüde. Es war damals kein Verbrechen, experimentierfreudig zu sein. Zu viele Leute denken, dass das Potenzial in Rockmusik ausgeschöpft sei und dass es legitim sei, so wie Lemmy von Motorhead 30 Jahre lang dasselbe zu machen. So eine Trägheit gefällt mir nicht. Musik soll unbegrenzte Möglichkeiten bieten und revolutionäre Gefühle ansprechen. Das ist wichtiger, als nur die Leute zu unterhalten. Bei 99% der Rockbands läuft es bloß auf leichte Unterhaltung hinaus. What it is 99% at the moment of rock and roll bands. Das war Valtari mit A Sign, ein kurzer Ausschnitt von ihrem Death Metal Symphony in Deep Sea, Yeah Yeah, Die Die. Und wenn wir schon beim Thema ältere Bands sind, hier ist 22 Piste Pirco, die schon 1985 ihre Debütsingle herausbrachte. Es ist eine der originellsten finnischen Bands, die es jemals gab. Wahrscheinlich, weil sie versuchten, das Feeling ihrer Vorbilder, Captain Beefheart, Hank Williams und Charlie Parker, unter einen Hut zu bringen. Die Gruppe ist im Laufe der Jahre immer poppiger geworden, auf sehr ästhetische, feinfühlige Art und Weise. Die Band kommt ursprünglich aus Utajärvi, einem kleinen Dorf in der Nähe des Polarkreises. 22 Piste Pirco lebt aber seit 15 Jahren in Helsinki. Hier ist 22 Piste Pirco mit Boardroom Walk. Sometimes I feel like 22 Pista Pirco Ballroom Walk von dem Album 11 1998. Nun die Band The Crash, die mir so vorkommt wie die jüngeren Brüder von 22 Pista Pirco. Die Band kommt aus der drittgrößten Stadt Finnlands, Turku. Ihre Musik hat was Urfinnisches an sich. Dazu der Sänger Timo von The Crash. Yes, actually it is quite Finnish, but what can you do? Ja, die Musik ist vom Charakter her ziemlich finnisch, aber was sollen wir machen? 9 Monate lang ist es Winter und stockfinster hier. Da gibt es nicht viel zu lachen. Und 3 Monate lang herrscht der Sommer. Dann gibt es nur Sonnenschein. Wir lassen uns unfreiwillig davon prägen und deshalb klingen wir typisch finnisch. At least I have always wanted to give people the this strange feeling of wanting to cry and laugh at the same time. Der Drummer Erki meint weiter, ich wollte immer den Leuten das sonderbare Gefühl geben, dass sie gleichzeitig lachen und weinen möchten, wenn sie unsere Musik hören. Daher kommt das Wechselbad der Gefühle bei unserer Musik. Wenn man eine Ähnlichkeit bei finnischen Bands sucht, dann ist wahrscheinlich Melancholie die Eigenschaft, die man am häufigsten findet. Aber dann sind die Bands plötzlich im nächsten Augenblick wieder lustig. Yeah, very funny all the time. Oh, Das war die Crash mit dem Titel Sugared von ihrem Debütalbum Comfort Deluxe. Die Engländer erwarten immer viel von ihren Popstars, wie auch von ihren Sportlern wie Tennis- und Fußballspielern. Eine meisterhafte Leistung soll der anderen folgen. Wenn ein Künstler oder ein Sportler nachlässt, wird er fertig gemacht. Wie ist es in Finnland mit ihren Eishockeyspielern und mit ihren Rockstars? Wenn man bedenkt, dass sie reingequetscht sind zwischen der alten Welt Russland und der neuen Welt Schweden, wie steht es überhaupt mit dem finnischen Selbstwertgefühl? Dazu wieder Timo von The Crash. Especially when we're a small nation, the nation kind of wants to reflect, Gerade weil Finnland eine kleine Nation ist, will die Bevölkerung feiern, wenn das Land schon mal endlich auf der Siegerseite steht. Als Finnland die Eishockeymeisterschaft gewann, war es ein großer Augenblick für das Land. Championships, it was a great moment for the entire nation. Well, I think we have a good position here because we can sort of. Wir standen immer im Schatten von Russland und Schweden. Wir als Band genießen diese Situation. Wir verbinden die herzreißende Launenhaftigkeit und die Melancholie der russischen Kultur mit der positiven, optimistischen Pop-Sensibilität der schwedischen Menschen. Das war wieder Erki, der Drummer von The Crash. Nun eine neue, junge, frische Popband, die aus 5 Mädchen und aus einem Jungen besteht. Sie sehen auf dem Cover aus wie The Partridge Family oder die Walton-Familie, nämlich wie ein Herz und eine Seele. Sie sind auch fast wie eine Familie, dazu die Sängerin Emily. Well, 5 out of 6 of us met in a Finnish high school and 5 der 6 Mitglieder in der Band gingen auf dasselbe Gymnasium. Es ist fast, als ob wir zusammen gehören. Es gibt eine sehr tiefe Bindung unter uns. Wir sind sehr eng befreundet. We're friends and everything. Anu, der Drummer von der Band, hat Folgendes über das hübsche Aussehen der Bandmitglieder zu sagen. Of course, I think we profit from having lots of attractive women in the band. That might be one thing that wir profitieren davon, dass so viele attraktive Frauen in der Band sind. So wird die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Aber die Musik muss gut sein. Das Aussehen allein reicht nicht aus. It has to be good songs and good playing and everything else in music. Und Laura, die Gitarristin von der Gruppe, meint auch noch. And we have also suffered from the looks, because wir leiden auch unter unserem Aussehen, weil wir deshalb manchmal nicht ernst genommen werden. Man denkt, wir sind jung und hübsch. Aus irgendeinem Grund ist es einfacher, ernst genommen zu werden, wenn man hässlich oder abscheulich ist. Und diese junge, hübsche Band heißt Nerdy. Und hier ist der Titel Burning for You. Das war Nerdy mit Burning for You von ihrem Debütalbum All About You. The Ultra Bimbos ist eine 4-köpfige Frauenband aus Helsinki. Die Frauen kommen alle ursprünglich aus kleinen Dörfern, aber sie leben seit vielen Jahren in Helsinki. Die Band ist genauso von Hardcore-Punk wie auch von 60er-Jahre-Pop-Harmonien geprägt worden. Dazu Miller von der Band. I started by listening straight Hardcore-Punk and then I learned some more and more and more and And I found Elvis and ich hörte früher viel Hardcore-Punk und auch Elvis und 60er-Jahre-Musik. Als Teenager war ich total in Hanoi Rocks verknallt. Ich wollte Andy McCoy von der Band heiraten. Wir klingen eher wie eine 80er-Jahre-Band. Es gab viele glamouröse, aggressive Rockbands in den 80er-Jahren, die versuchten, den Erfolg der finnischen Band Hanoi Rocks nachzuahmen. Wir sind aus der Mode in Finnland. Wir sind über die Phase hinweg, dass wir uns als eine Girlband betrachten. Wir müssen nicht zeigen, wie wir starke, zornige, junge Frauen sind. Es geht nur noch um die Musik. Wir spielten vor kurzem in Helsinki. Der Gitarrist von Valtari kam auf uns zu und sagte, wie sehr ihm unsere Musik gefällt. Wir sind zwar im kommerziellen Sinne aus der Mode, aber wir haben viele Freunde unter Musikern. Es gibt so wenig finnische Bands. Wir können es uns nicht erlauben, miteinander zu streiten. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Because there's it's no use to fight with each other. There's so little amount of us anyway. Yes. So I think it's better to be supportive to each other. Ultra Bimbos mit Yellow Line von dem Album Four Fans Can't Be Wrong. Eine der eigenwilligsten finnischen Bands ist Giant Robot, die jeder Beschreibung spottet. Die Bandmitglieder haben alle zeitweilig in unterschiedlichen Ländern gelebt und bilden vielleicht deshalb eine solche interessante kulturelle Mischung. Dazu Thomas von der Band. We don't do hip-hop and it's not for people who like hip-hop. And it's not We don't do reggae for people who like reggae. The music is completely unplanned. Everyone plays. Wir machen nicht Hip-Hop oder Reggae für typische Hip-Hop- oder Reggae-Fans. Die Musik ist nicht geplant. Jeder bringt seine Inspiration ins Studio mit und alles ist legitim, unabhängig von einer Stilrichtung. Wir sind nicht nur die einzige Band dieser Art in Finnland, sondern auf unserem Planeten. Ich behaupte einfach, dass wir unsere eigene Subkultur vertreten. Wir passen in keine Kategorie. Es ist unmöglich, unsere Musik zu definieren, aber es ist eine Frage, die wir uns selbst immer stellen, weil wenn man uns irgendwann eines Tages leicht kategorisieren kann, hat die Musik an Charakter verloren. Keep that question coming, because then if people can identify what it is, it definitely loses something. Disco Dan von der Band Giant Robot von dem Album Crushing You with Style. Der Finne Jimmy Tenor hat einen großen Eindruck in Deutschland hinterlassen. Die Meinungsmacher fanden seine Mischung aus Elektronik, Avantgarde und leichter Unterhaltung humorvoll und originell. Das neue Album Out of Nowhere ist mit dem Orchester des Theaters in Lodz, Polen eingespielt worden. Er hat in Barcelona gelebt, nun ist er in London sesshaft. Er konnte nicht mehr in Finnland leben. Er fühlt sich dennoch mit seiner Heimat verbunden. I left like 8 years ago. It was too small place to do my thing. Everybody's almost your cousin or you know everybody. Ich verließ Finnland vor 8 Jahren. Die Szene war zu klein für mich. Es ist, als ob jeder dein Cousin wäre. Jeder kennt jeden. Man ist miteinander so vertraut, dass man mit seiner Musik keinem imponieren kann. Das fand ich so desillusionierend. Außerdem finden die Finnen Eishockey wichtiger als Musik. Jetzt, wo ich nicht mehr da wohne, werde ich ständig in der Boulevardpresse erwähnt. Sogar einfache Arbeiter, die den Schnee wegfegen, erkennen mich auf der Straße und fragen sich, wie kann er mit so einer komischen Musik berühmt sein? Ich mag die romantische Natur Finnlands, deshalb mache ich immer Urlaub dort. Ich angle gerne an den Seen. Ich meditiere dabei auf finnische Art. Die finnische Art ist nicht so tiefsinnig wie die orientalische Meditation, aber immerhin. Meditate in a Finnish way. It's not that deep as the oriental stuff. Obwohl Jimmy Tenor nicht mehr in Finnland lebt, glaubt er, dass seine Musik unfreiwillig einen urfinnischen Charakter hat. It's a fan of mine. Send me an email. He's a Swedish guy, but his mother is Finnish. Ein schwedischer Freund von mir schickte mir eine E-Mail und schrieb, dass er gerade dabei war, Musik von mir in seinem Zimmer zu hören, als seine finnische Mutter hereinplatzte und sagte, diese Musik ist finnisch. Sie wusste gar nichts über mich. Ich frage mich, woher sie es ahnte. Sie behauptete, sie hätte die Mischung aus Traurigkeit und Humor als was Finnisches in meiner Musik erkannt. That's quite strange, I think. She said that it's like sadness and humor. Jimmy Tenor mit Paint the Stars. Zum Schluss eine experimentelle Band drin Radio, die in Finnland schon seit Jahren etabliert ist. Das Ansehen der Band ist ähnlich wie das der einstürzenden Neubauten. Es gab letztes Jahr ein Remix-Album bzw. Rinne Radiostücke, wurden radikal neu gemixt von Künstlern, die sich als Rinne Radiofans betrachten. Hier ist Brotham Estates Version von Polestar von dem Remix-Album B. Thank you. Sie hörten Rock etc. mit einer Sendung von Paul Baskerville.